Auseinandersetzung zwischen den Nationalitäten der Sowjetunion könnte nach seinen Worten zu einer äußerst gefährlichen Entwicklung führen. Gorbatschow kündigte keine konkreten Maßnahmen an, er rief zur Selbstbesinnung auf, machte aber auch klar, dass alle gesetzlichen Mittel gegen Rechtsbrüche eingesetzt werden würden. Vor der Rede hat es Spekulationen gegeben, dass er über die wirtschaftliche Lage sprechen würde oder über die Säuberung der Partei. Mit einem so dramatischen Aufruf zu den Nationalitätenproblemen hatte kaum jemand gerechnet. Seine sehr starken Worte scheinen zu zeigen, dass Staats- und Parteiführung die Auseinandersetzungen zwischen den Nationalitäten für noch schwerwiegender halten als bisher angenommen. Andererseits kann es aber auch der Versuch des Populisten Gorbatschow sein, mit der Bevölkerung in einen ständigen Dialog einzutreten. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Einheit der Sowjetunion hat Staats- und Parteichef Gorbatschow in einer Fernsehansprache beschworen. Zum ersten Mal seit 3 Jahren wandte er sich in dieser Form direkt an die Bevölkerung und warnte vor einer Verschärfung der Beziehungen zwischen den Volksgruppen. Verantwortungslose Parolen und politische Hetze könnten nur zu einer allgemeinen Tragödie führen. Die gegenwärtigen Nationalitätenkonflikte, so Gorbatschow, seien auch das Ergebnis der Gesetzlosigkeit früherer Jahrzehnte, als ganze Völker deportiert worden seien. Gorbatschow kündigte an, dass jeder Bürger der Sowjetunion unabhängig von seiner Volkszugehörigkeit gesicherte Rechte erhalten sollte. Die Volksgruppen müssten ihre eigene Sprache und Kultur frei entfalten können. Der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow hat die Völker der Sowjetunion zur Einheit gemahnt. In einer überraschend angesetzten Fernsehansprache sagte Gorbatschow, das Schicksal seiner Umgestaltungspolitik und die Einheit des sowjetischen Staates stünden auf dem Spiel. Er kündigte radikale Reformen an. Heute ernten wir die Früchte der Willkür früherer Jahrzehnte, als ganze Völker deportiert wurden, sagte Gorbatschow. Das gewaltsame Verschmelzen der Nationalitäten habe zur Verwischung nationaler Eigenheiten geführt. Verantwortungslose Parolen und politische Hetze könnten diese Probleme jedoch nicht lösen. Der Kreml-Chef kündigte an, der Oberste Sowjet und das Zentralkomitee der KPdSU würden sich mit der Lösung der Nationalitätenfragen befassen. Dann stellte er eine Perestroika der Sowjetföderation in Aussicht. Fehler müssten korrigiert werden. Das heiße, die Ursachen der Spannung zu beseitigen. Jedes Volk müsse sich in seinem eigenen Land, jeder Mensch in seinem eigenen Heim sicher fühlen. Gorbatschow beendete seine Rede mit einem Appell an alle Genossen, Verstand und Gefühl an die Stelle von Hass treten zu lassen. Aus Moskau eine erste Einschätzung der Gorbatschow-Rede von Hanno Schneider. Als die sowjetischen Fernsehzuschauer heute Abend ihren Staatspräsidenten zum Thema Nationalitätenkonflikt reden hörten, waren sie wohl ebenso überrascht wie die Korrespondenten. Die Spekulationen über das Thema reichten von Personalentscheidungen über Parteisäuberung bis zu währungspolitischen Entscheidungen. Aber nichts von alledem. Gorbatschow hat schon länger angekündigt, es werde ein ZK-Plenum zum Thema Nationalitätenkonflikt geben. Warum er heute Abend über das Fernsehen sich an das Volk gewandt hat, ist schwer abzuschätzen. Vielleicht will er Zeit gewinnen, weil das ZK-Plenum noch nicht reif für diese Diskussion ist. Gorbatschow hat eindeutig gesagt, Gesetze müssen eingehalten werden. Das kann man als Warnung verstehen an diejenigen, die weiter Randale machen wollen. Gleichzeitig hat er aber auch versprochen, dass Staat und Partei sich bemühen wollen, eine der Ursachen dieser Konflikte zu lösen. Diese Ursache, das ist vor allem die wirtschaftliche Situation des Landes. Gorbatschow hat die Intelligenz und den einfachen Mann aufgerufen, zunächst einmal friedlich miteinander zu leben. In Bonn heißt es, dass trotz der besonderen Verpflichtungen der Bundesrepublik den Polen gegenüber überhaupt nur im Konzert der westlichen Mächte geholfen werden kann, bei Schuldenerlass und neuen Krediten. Hans-Jörg Krieger mit den neuesten Informationen. Im militärischen Hauptquartier der NATO in Mons hat man überaus gelassen auf den Vorfall reagiert. Es ist nicht das erste Mal, dass Militärmaschinen dieser Art, verursacht durch technische Mängel, außer Kontrolle geraten sind. Man erinnert sich zum Beispiel noch gut an den deutschen Starfighter, der in der Bundesrepublik aufgestiegen war, die DDR überflog und schließlich bei Stavanger ins Meer gestürzt ist. An Bord ein Pilot, der offensichtlich das Bewusstsein verloren hatte. Die MiG-23, die heute in der Nähe der belgisch-französischen Grenze niederging, war von ihrem Piloten verlassen worden, und zwar anscheinend schon in der DDR, von wo sie gestartet war. Bereits dort ist sie, wie es im Fachjargon heißt, von der NATO-Luftaufklärung aufgefasst worden. Kurz danach passierte sie die innerdeutsche Grenze bei Danneberg zwischen Berlin und Hamburg und wurde um 10.06 Uhr über Rheine bei Münster aufgeklärt. Das heißt, zwei amerikanische Jagdmaschinen vom Typ F-15, gestartet im niederländischen Susterberg, waren an die sowjetische MiG so dicht herangeflogen, dass sie das Fehlen eines Piloten wahrnehmen konnten. Die US-Piloten begleiteten das führerlose Flugzeug bis in den belgischen Luftraum. Sie hatten den Auftrag, die Maschine abzuschießen für den Fall, dass die Gefahr eines Absturzes in dicht besiedeltem Gebiet bestanden hätte. So stürzte das Flugzeug um 10.37 Uhr gegen ein alleinstehendes Haus, das bis auf die Grundmauern zerstört wurde. Dabei wurde ein 19-Jähriger getötet. Es kam nicht zu Explosionen, woraus einmal geschlossen werden kann, dass die MiG-23 keine nennenswerten Mengen Munition an Bord hatte und zum anderen, dass der Treibstoff völlig aufgebraucht war. Hätte die Maschine noch einige wenige Minuten länger fliegen können, wäre auch kein Todesopfer zu beklagen gewesen, denn das Flugzeug hatte Kurs auf die Nordsee. Dies wiederum deutet darauf hin, dass der sowjetische Pilot vor dem Verlassen der Maschine die automatische Steuerung, den sogenannten Autopiloten, eingeschaltet hatte, vermutlich in der Annahme, diese These wird jedenfalls bei der NATO erwogen, ein technisches Problem zu haben. Hinterher, als es zu spät war, könnte sich das dann als Fehlanzeige erwiesen haben. Unverständlich und auch unverantwortlich erscheint den Militärs in Mons nur, dass die östliche Seite die NATO-Luftaufklärung nicht über den Vorfall informiert hat. Von Euphorie, wie sie vor wenigen Wochen in der Bundesrepublik zu beobachten war, wird nach dem Besuch Gorbatschows in Frankreich sicher keine Rede sein können. Anerkennung und Respekt vor der Leistung des sowjetischen Reformers zwar auch bei den Franzosen, das Ganze aber gepaart mit Skepsis über den mittel- und langfristigen Erfolg von Perestroika und Glasnost. Sylvie Wickert in Paris, der Gorbatschow-Besuch ist also ein ganz normaler Staatsbesuch? Es scheint fast so. Es gab zumindest, wie sonst bei anderen Staatsbesuchen, auch keine direkte Übertragung des Fernsehens, auch nicht des Rundfunks, als er pünktlich um 5.12 Uhr in Orly landete. Nach der kurzen Begrüßungsansprache von Präsident Mitterrand und Präsident Gorbatschow ging es vom Flughafen aus dann gleich in das Stadtpalais von Marigny, ganz nah vom Élysée-Palast entfernt. Auch das entspricht genau einem jedem anderen Staatsbesuch in Frankreich. Dort werden alle Staatsgäste untergebracht. Nach dem Mittagessen im Élysée-Palast führten Staatspräsident Mitterrand und Präsident Gorbatschow dann ihr erstes Vier-Augen-Gespräch. Anschließend fuhr Gorbatschow mit seiner Frau Raissa zum Place de la Bastille, um an diesem symbolischen und geschichtsträchtigen Ort, wo vor 200 Jahren die Französische Revolution ihren Lauf nahm, seinen ersten Kontakt mit der Pariser Bevölkerung herzustellen. Denn heute Morgen, also eine Stunde noch vor Ankunft von Gorbatschow in der Innenstadt, gab es kaum Menschen auf den Straßen. Dieses Bad in der Menge, also auch da weniger Jubel als in der Bundesrepublik? Einige tausend Menschen befinden sich im Augenblick dort. Es ist, wie Sie vorhin zu Beginn sagten, eine Atmosphäre von Wohlwollen, gleichzeitig aber einer gewissen Nüchternheit. Den letzten Umfragen zufolge sagen 75% der befragten Franzosen, sie haben einen guten Eindruck von Gorbatschow. 50%, also doch die Hälfte, halten aber seine Machtposition nach wie vor noch für sehr kritisch und sehr unsicher. Also insgesamt eine sehr nüchterne Einschätzung der Perestroika und der Bewegung, die in die Sowjetunion gekommen ist. Heute Nachmittag, Sie sagten, es gab das Vier-Augen-Gespräch Gorbatschows mit François Mitterrand. Was weiß man über Themen und Ergebnisse dieser Unterredung? Im Augenblick findet hier in dem Pressezentrum der Sowjetunion im Pariser Hotel Méridien gerade eine gemeinsame Pressekonferenz. Und auch das ist neu. Das gab es bei dem ersten Besuch von Gorbatschow 1985 nicht. Also eine gemeinsame Pressekonferenz des Sprechers des Élysée Hubert Védrine und des sowjetischen Informationschefs des Außenministeriums Gennady Gerasimov statt. Und zunächst wurde darauf verwiesen, dass bekannt gegeben würde, was überhaupt Gesprächsstoff der beiden Staatschefs gewesen sei, von Beginn des Besuches heute Morgen bis einschließlich des Vier-Augen-Gesprächs. Gorbatschow habe Mitterrand bei dem Vier-Augen-Gespräch begrüßt mit den Worten: Ich freue mich, hier in Frankreich Gesprächspartner zu finden, denen ich vertraue. Mitterrand wiederum hat geantwortet, wie sehr wichtig er die Veränderung in der Sowjetunion findet. Gorbatschow gab Mitterrand dann einen Überblick über die innere Situation in der Sowjetunion und sprach von sehr tiefgreifenden Veränderungen. Der erste außenpolitische Gesprächsstoff war ein langes Gespräch über die Ost-West-Beziehungen, über die bilateralen Beziehungen und die Abrüstung. In Bonn heißt es, dass trotz der besonderen Verpflichtungen der Bundesrepublik den Polen gegenüber